Sir, habe soeben gehört, dass ihr wieder da seid. Ihr seht es ja, Sir David. Habt ihr was gefunden? Ja, die feindlichen Stämme, das Kampffeld und alles. Auch Ruinen? Auch. Schön, sehr gut. Werde Graben finden und nach London schicken. Ja, ja. Erst aber wohl kämpfen. Ja, sicher, Sir David. Well, werde fechten. Aber ich habe auch was gefunden. Was denn? Seltenheitsschrift. Wo? Hier in der Nähe auf Ziegelstein. Eine Schrift auf Ziegelstein? Yes, Keilschrift. Könnt ihr sie lesen? Nein. Ich auch nicht. Nach London schicken. Es wird gleich Beratung sein. Ich werde meine Erlebnisse erzählen. Oh, werde auch mit tun. Ja, aber erst muss ich essen. Ich habe einen Hunger wie ein Bär. Auch da werde ich mit tun. Sag mal, Sir, wie seid ihr denn mit eurem Arabisch ausgekommen? Miserabel. Verlange Brot, Araber bringt Stiefel. Verlange Hut, Araber bringt Salz. Verlange Flinte, Araber bringt Kopftuch. Schauerhaft, terrible. Ich lasse euch nicht wieder fort, dann werde ich endlich wieder bekommen, was ich haben möchte. Kommt, gehen wir essen. Vor dem Scheik und seinen Ältesten berichtete ich von meinen Erlebnissen und was ich erkundet hatte. Pläne, wo und wie die vereinigten feindlichen Stämme geschlagen werden könnten, wurden entworfen und wieder verworfen. Schon war es beinahe dunkel, als ich nochmals meinen Rapphengst Rie bestieg, um einen Schnellritt in die Steppe zu machen. Ich war noch nicht weit, da kamen mir zwei Reiter entgegen. Der eine hatte eine normale, mittlere Gestalt, der andere aber war auffallend klein und schien von der Unterhaltung mit seinem Begleiter sehr in Anspruch genommen zu sein. Denn er focht mit Armen und Beinen in der Luft, als wollte er Mücken fangen. Ich ritt auf die beiden zu und zügelte vor ihnen mein Pferd. Masha'Allah, Sidi, bist du es wirklich? Ja, Halef, ich bin es. Ich habe dich bereits von Weitem erkannt. Alhamdulillah, preis sei Gott, dass ich dich wiedersehe. Sidi, ich habe mich nach dir gesehnt, wie der Tag nach der Sonne. Wie geht es dem würdigen Scheik Malek? Oh, er ist wohl auf. Und Amsha? Ebenso. Und Hane? Oh, Sidi. Sie ist wie das Paradies. Und die anderen? Ich soll dich grüßen, wenn ich dich fände. Wo sind sie? Sie sind am Euphrat zurückgeblieben und haben mich zu dem Scheik der Hadidin vorausgesandt, damit ich ihn um Aufnahme in seinen Stamm bitte, wie du weißt. Ich habe bereits für euch gesorgt. Wird Mohammed Amin uns aufnehmen? Kennst du ihn? Ich kenne ihn und habe bereits mit ihm gesprochen. Sieh diesen Hengst. Oh. Wie gefällt er dir? Sidi, ich habe ihn bereits bewundert. Er ist sicher der Abkömmling einer Stute von Koheli. Der Rappe gehört mir. Er ist ein Geschenk des Scheiks. Was? Daraus kannst du sehen, dass Mohammed Emin mein Freund ist. Allah gebe ihm dafür ein langes Leben. Und du meinst, er wird uns aufnehmen? Ihr werdet ihm willkommen sein. Reiten wir zu ihm. Sidi, die Wege Allahs sind unerforschlich. Ich glaubte lange, nach dir fragen zu müssen. Und nun bist du der Erste, dem ich begegne. Weißt du, was ich jetzt bei Scheik Mohammed Emin bin? Nein. General. General. Hat er denn Truppen? Nicht viele, aber er hat Krieg. Gegen wen? Gegen die Abu Hamed, die Obede und die Chowari. Oh, das sind die Schurken, die am Sab und am Tigris wohnen. Ich habe viel von ihnen gehört, aber nichts Gutes. Sie rüsten gegen Mohammed Emin und wollen ihn überraschend überfallen. Wir aber haben davon gehört. Und nun bin ich sein General, der seine Krieger ausbildet und der ihn berät, welche Taktik er anwenden soll. Ja, Sidi, ich weiß, dass du alles verstehst und alles kannst. Hier ist das Zelt des Scheiks. Er hat seine Räte bei sich. Lass uns absteigen und eintreten. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Erlaube mir, O Scheik, dir diese beiden Männer zu bringen, die mit dir sprechen wollen. Der hier heißt Fehim und das ist... Hachi Alef Umar bin Hachi Abu Lawas ibn Hachi Dawud al-Ghosra. Ich habe dir bereits von ihm erzählt. Von ihm? Ja. Ich habe ihn nur nicht bei seinem vollen Namen, sondern kurzweg Hachi Alef Umar genannt. Dein Diener und Begleiter? Ja. Der Abu Seif, den Vater des Säbels, zu den Vätern versammelt hat? Ja. Er gehört jetzt zum Stamm der Atebe, deren Scheik dein Freund Malek ist. Seid mir willkommen, ihr Männer der Atebe. Sei mir willkommen, Haji Haref Omar. Deine Gestalt ist klein, aber dein Mut ist groß und deine Tapferkeit ist erhaben. Bringst du mir Kunde von Malek, meinem Freund? Ich bringe sie. Er lässt dich grüßen und fragen, ob du ihn und die Seinigen in den Stamm der Hadedin aufnehmen willst. Ich kenne sein Schicksal. Er soll mir willkommen sein. Ich höre, dass du Krieger brauchst. So ist es. Es ist eine Feindschaft ausgebrochen zwischen uns und unseren Nachbarn. Ich werde dir 60 tapfere Leute bringen. 60? Ja. Mein Freund Karabenem, sie hat mir doch gesagt, dass ihr weniger seid. Wir haben auf unserer Reise die Reste eines versprengten Stammes bei uns aufgenommen. Einer von uns kann sofort aufbrechen und Scheik Malek mit den Seinen hierher holen, da ihr Krieger braucht. Ihr seid müde. Ich reite sofort zurück. Du hast dein Effendi hier gefunden und musst bleiben. Ich werde reiten. Stärke dich zuvor mit Speise und Trank. Herr, ich habe einen Schlauch und auch Datteln bei meinem Pferd. Aber dein Pferd wird müde sein. Nimm ein frisches Tier von uns. Es wird dich schnell zu Malek bringen, den du von mir grüßen magst. Das nehme ich gern an. Die Atebe mit ihrem Scheik Malek trafen rechtzeitig ein. Wir hatten Kundschafter ausgesandt, die Bewegungen der feindlichen Stämme zu beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Scheik Mohammed Emin, Scheik Malek, Scheik Abu Mohammed und die Alabeide hatten sich mit ihren Stämmen an den verabredeten Punkten vereint. Und so wurde der geplante Überraschungsangriff der Gegner vereitelt.